Die Zeit im Funk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im ersten Teil unserer Sendung hören Sie Bonn. Europa muss geschaffen werden. Das politische Vermächtnis Adenauers auf dem CDU-Parteitag. Brüssel, Tagung des EWG-Ministerrates. Längst fällige Entscheidungen stehen zur Debatte. Stuttgart, Informationsreise durch die Bundesrepublik. Eine sowjetische Gewerkschaftsdelegation berichtet. Bonn. Heute Nachmittag begann um 15 Uhr in der Beethovenhalle der 14. Bundesparteitag der Christlich-Demokratischen Union. Das Eröffnungsreferat hielt der 90-jährige Konrad Adenauer, der als Parteivorsitzender ausscheidet und von den Delegierten zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden soll. Der Parteitag wurde bereits vormittags mit einer internen Sitzung des Bundesvorstandes und des Bundesausschusses der CDU eingeleitet. Die Wahl Ludwig Erhard zum neuen Parteivorsitzenden ist für Mittwoch vorgesehen. Hören Sie nun Ausschnitte aus der Rede Adenauers, die allgemein als ein politisches Vermächtnis bezeichnet wird. Über eine halbe Stunde dauerte die Begrüßungsrede des Parteitagspräsidenten Franz Mayers, dem Regierungschef von Nordrhein-Westfalen. Er wies auf die Vorsütchensträuße auf der Orchesterbühne der Beethovenhalle und wünschte seiner Partei einen neuen politischen Frühling. Die christlichen Demokraten verlassen mit diesem 14. Parteitag die erfolgreiche Hut des Patriarchats Konrad Adenauer. Die Sonne schien, als die Delegierten vorfuhren, aber es war frisch dabei, Frühlingsanfang. Franz Josef Strauß hielt eine kurze, brillante Rede auf Konrad Adenauer, mit etwas Wehmut eine politische Abschiedsrede für die Christlich-Soziale Union Bayerns. Der Mann, der nach 2 Jahrzehnten politischer Führungskunst die Brücke freigibt, der 90-jährige Bundesvorsitzende, trat dann ans Rednerpult. Seine Rede war allgemein angekündigt als politisches Vermächtnis. Es wurde ein Rechenschaftsbericht über das Werden der CDU zur Volkspartei, aber es wurde auch in vielen Passagen eine Streitrede, lebendig, launig, in alter Kraft gegen die Sozialdemokraten, wie zu seinen besten Wahlkampfzeiten. Bei alledem warnte er seine Parteifreunde vor der Aktivität der SPD und er ermahnte sie: Wir haben eine Großstadt nach der anderen an die Sozialdemokraten verloren. Und wir haben auch im Übrigen an die Sozialdemokratie in den Gemeinden im Laufe der Zeit sehr stark verloren. Und gerade die Gemeindearbeit in der Gemeinde, meine Damen und Herren, ist ja so besonders wichtig, weil hier der Wähler unmittelbar sieht, was die Führung leistet und was sie nicht leistet. Daher glaube ich, wir müssen das aufholen in den kommenden Jahren. Wir müssen uns der Gemeindepolitik mit großer Energie wählen. Sonst fürchte ich, dass die Einbußen in der Gemeindepolitik nichts anderes sind als der Anfang von Einbußen auch bei anderen Wahlen. Adenauer beschwor die deutsch-französische Freundschaft. Schon in den Jahren der Weimarer Republik habe ich war damals als Präsident des preußischen Staatsrats in mancherlei Dinge eingeweiht, habe ich gesehen, wie groß doch das Ansehen Frankreichs in der ganzen Welt war und wie man uns verarschte, dass wir Frankreich mit Krieg überzogen hatten. Und schon damals habe ich mir vorgenommen, dass wenn ich jemals wirklich in der Politik tätig sein würde, dass ich dann alles daran setzen würde, um ein gutes Verhältnis zu Frankreich herzustellen. Meine Damen und Herren, das ist gelungen. Wir haben das Vertrauen nicht nur de Gaulle's, wir haben das Vertrauen des französischen Volkes gewonnen. Ich habe dieser Tage per Zufall eine Statistik in die Hände bekommen. Sie war leider gar nicht veröffentlicht worden, über eine Rundfrage, welches Volk andere Völker am liebsten hätten. Und was glauben Sie, meine Damen und Herren? Vorhin Jahre war das. Die Franzosen erklärten, dass sie das deutsche Volk am liebsten hätten. Lieber als alle anderen Völker, meine Damen und Herren. Und er beklagte, wenn man dann sieht, wie jetzt doch durch diese Streitigkeiten und Streitereien um die Pfennige, meine Damen und Herren, der Geist entschwindet, dann kann man sehr traurig sein. Und daher nochmals, Herr Bundeskanzler, meine sehr herzliche Bitte, nehmen Sie dieses Problem, das Problem der Schaffung Europas, in die Hand. Wenn wir das fertig bekommen, dann hat unsere Partei etwas geleistet, auch für Deutschland und für Europa und für die ganze Welt, dass uns die Weltgeschichte einmal sehr hoch anrechnen wird.